Wie heißt es immer, wegen mir und den Kindern, ne? Warten. Chronisiert. Die, die liegen, können nicht sitzen. So. Alle wieder gekommen, die weg waren. Kommt noch wer anders rüber? Nee, ne? Okay, so, zweite Runde. Auf ins Gefecht. Nochmal frohe Ostern. Man muss nur anfangen, dann kommen sie. Ich glaube, die letzte Zigarette noch. Das geht alles von Euratz. Das hört sich gut an, es geht alles von eurer Zeit ab. Naja, wir können ja schon mal anfangen. Können wir später aufhören. So, wer hat... Ja. Du sprichst von einem natürlichen Zustand. Ich habe da ein Verständnisproblem. Wie kann es sein, dass einige wenige immer wieder der breiten Masse erklären müssen, was der natürliche Zustand ist? Das frage ich mich auch. Weil, haben wir vorhin die breite Masse ist ja die Mittelmäßigkeit, die zwischen den Seilen hängt. Warum erklärt man, dass das inzwischen den Seilen immer sein wird? Dass du nie wissen wirst, was du bist und dass du immer manchmal das, manchmal das, manchmal das und ständig irgendwo dazwischen bist. Immer der Lückenbüßer. Mut zur Lücke heißt es doch. Vielleicht ist es einfach die Begriffswahl. Nein, natürlicher Zustand kommt von Ramana. Ich benutze ihn einfach, um ihn auch wieder zu zerstören eigentlich. Weil es natürlich auch wieder eine Idee ist. Also das, was man als natürlichen Zustand bezeichnen würde, die Natur an sich, die keinen natürlichen Umstand kennt. Das wäre ein natürlicher Umstand oder Zustand. Also die Zustandslosigkeit, die sich selbst absolut nicht kennt. Das sind aber nur Hinweise auf das, was eben trotz allem ist, nicht wegen etwas. Und das eben zu sein, eben das Natürlichste ist, weil dafür muss nichts kommen, nichts gehen. Es ist jetzt und immer da. Oder nicht da, weil es nicht da ist. Alles diese Hinweise machen es nicht verständlicher. Möglicherweise verwirren sie dich mehr, als sie dich auf irgendwas festlegen. Die Erklärung kann ich schon nachvollziehen. Nur wie kann man einen Zustand, den nur einige wenige... Das hat keiner, das ist das Schöne. Kann man nicht haben. Nein, aber die können es ja zumindest erklären. Du kannst es erklären. Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich frage mich auch mal, warum kommt es hier und nicht da? Für mich ist es, weil da ist auch wie hier, ist es nichts Verschiedenes. Warum spricht das aus diesem Fuzzi und nicht aus allen Fuzzis? Genau. Das ist ja die Frage, warum kann der und warum kann ich nicht oder so? Ich habe keine Ahnung. Für mich ist immer nur, warum nicht? Ist auch keine Unterscheidung. Es ist einfach nur ein Hinweis auf etwas, was natürlich ist. Und alles, was unterscheidet, ist unnatürlich. Es ist ja keine Unterscheidung. Es ist einfach nur, der natürliche Zustand verlangt nichts. Oder verlangt im Verlangen nichts. Und was auch immer. Es ist etwas, das, was du nicht sein kannst. Das ist alles. was jetzt und immer da ist, ist halt der Hinweis, was nicht manchmal ist und manchmal nicht. Aber es ist das, was jetzt und immer da ist, ist im Dasein und im Nicht-Dasein, was das ist, was es ist. Und was im Dasein da sein muss, um zu sein, ist es wieder unnatürlich. Natürlich bist du im Dasein genauso gut wie im Nicht-Dasein. Bist du. Das ist natürlich. Und das wäre dein natürlicher Zustand, weil der absolut ist. Und diese Absolutheit verlangt keine Anwesenheit, um absolut zu sein. Und verlangt auch keine Abwesenheit, um absolut zu sein. Also deine Absolutheit ist dein natürlicher Zustand der Absolutheit, der nicht vermehrt und nicht vermindert werden kann. Und ich meine nur, das ist der Hinweis darauf. Es kann nur Hinweis sein. Es kann nicht etwas sein, was dann stimmt. Und das ist es und das ist es nicht, weil es sagt nicht, das ist es und das ist es nicht. Es sagt nur, das ist deine Natur, die absolut ist, die nie etwas bedarf, keine Notwendigkeit, dass irgendetwas kommt oder geht, um zu sein, was sie ist. Und dann sei das, mehr ist nicht. Es ist nicht, dass du das verstehen musst. Du bist im Verstehen genauso gut wie im Nichtverstehen. In dem wie in jenem. Nimm es nicht als die endgültige Wahrheit oder sowas. Nimm es als Hinweis auf das, was die Wahrheit ist, die keine Wahrheit braucht. Die mit und ohne Wahrheit ist. Das sind nicht letztendgültige Feststellungen. Es ist einfach nur der Versuch, so ein Halteschild zu machen. Stopp hier. So halt. Einfach so ein Verkehrspolizist. Im Verkehr kannst du es nicht kriegen, im Nichtverkehr auch nicht. Stopp jetzt. Aber dann bin ich jetzt wieder beim tollen Jetzt. Und dann zu sagen, und dann zu sagen, auch das stoppen ist es nicht. Weil das, was stoppen muss, ist es nicht. Und immer weiter. Du ziehst jeden Teppich und oder du, ich ziehe dich auf einen anderen Teppich, ich verführe dich auf einen anderen Teppich und wenn du auf dem Teppich bist, ziehe ich auch den noch weg. Der andere ist ja schon weg, du kannst nicht mehr zurück. Das ist das Problem dann. Was glaubst du? Dass man keinen anderen Teppich findet. Du findest einen anderen, aber nicht den Teppich mehr. Nee, das ist klar, es gibt genügend. Ja, aber dann wechselst du die Teppiche. Das Teppichhändler. Also wer einen Teppich braucht, er hat noch welche abzunehmen. Dachte, die haben alle genug. Kamelhaarteppich nennt man das. Alles, was Haare hat, ist ein Kamel und das ist ein Teppich. Das braucht auch einen. Ja, diese Tricks ist eigentlich nur, dass man alles wegnimmt und dann, dass du möglicherweise dann das bist, was mit und ohne ist. Mehr ist nicht. Aber solange das noch nicht ist, ist... Nicht, da ist nicht so lange. Man zeigt einfach nur, es wird nie kommen. Weil der Teppich ist ja auch ein Teppich, dass du der sagt, solange, das ist ja der Teppich, auf dem du jetzt stehst, solange ich einen Teppich habe, solange ich ein Konzept habe, und ich nehme den Teppich, indem ich ihn nicht wegnehme, weil ich dir sage, du bist mit und ohne Konzept, was du bist. Du bist jetzt schon das, was nicht werden wird, durch einen Teppich, der geht. Aber du sagst ja gerade, solange ich den Teppich habe, das ist ja der Teppich, dass du denkst, solange ich einen Teppich habe. Ja, was ist an der Tatsache, dass ich Konzepte habe, unnatürlich? Nee, unnatürlich ist, dass du ein Konzept bist. Weil der etwas hat, ist schon ein Konzept. Ja, und das ist unnatürlich. Ich sag das. Mir reicht das, wenn ich das sage. Also ich könnte ja dann das erklären, so alles was Leid bringt, also was unbequem erscheint oder der das erfährt als unbequem oder bequem oder irgendwas, das würde ich dann als unnatürlich bezeichnen, weil die Natur kann nicht manchmal sein und manchmal nicht sein. Weil der ist manchmal da und manchmal nicht da. Wie kann der eine Realität haben? Der manchmal da ist, manchmal nicht da ist. Ja, das kann ich alles nachvollziehen. Ja, aber darum ist es, das sind nur Hinweise darauf, auf das, was die Natur ist, aber keine Natur kennen muss, um Natur zu sein. Und das, was sich kennt als etwas, Natur, ist schon artifiziell, also künstlich. Und es braucht etwas, es hat eine Notwendigkeit zu etwas. Es muss da sein, um da zu sein. Es muss existieren, um zu sein. Alles das ist unnatürlich für das, was du bist. Weil das, was du bist, muss noch nicht mal sein, um zu sein. Also Leben muss nicht Leben kennen oder Leben sein, um Leben zu sein. Und das Leben, was Leben kennt, ist schon artifizielles Leben. Das kannst du sagen. Damit macht man aus das, was du bist, keine, nicht etwas, was mehr wert ist oder irgendetwas. Es ist einfach nur, da ist deine Sattheit. Das Wissen an sich, das kein Wissen braucht, um Wissen zu sein. Da ist Leben, was kein Leben braucht, um das zu sein, was Leben ist. Das, was Leben kennen muss, um zu leben. Das lebendig sein muss. Das könnte sagen, ist die Verwirklichung der Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Also diese Hinweise kann man geben, die bringen dir nichts, das ist das Gute. Die nehmen dir möglicherweise die Idee, dass du zu etwas werden kannst oder werden musst. Wenn überhaupt, das wäre das Beste, was entstehen könnte, dass du eben die Nacktheit bist, die keine Nacktheit braucht oder kennt, weil du sie bist. Ich sehe nur den Umstand, dass allein dadurch, dass einige Leute davon erzählen, passiert gar nichts. Warum hörst du überhaupt zu? Bitte? Warum hörst du überhaupt zu? Bist selbst schuld. Du kannst mir jetzt nur vorwerfen, dass ich dich dahingesetzt habe. Ja, ja. Jetzt, guck mal, als wenn du die Tür jetzt schuld gibst, dass sie quietscht. Warum quietscht jetzt die Tür? Gibst mir die Schuld, wenn die nicht sagen würden, würde ich jetzt nicht suchen. Wenn ich keine Tür hätte, würde ich da nicht reinkommen. Müsste ich auch nicht dann wieder rauskommen. Warum ist da jetzt eine Tür? Scheiß Tür. Wenn es keine Tür gäbe, würde ich nicht reingekommen sein. Müsste ich auch nicht wieder rauskommen. Warum habe ich eine Mutter gehabt? Das ist so, meine Mutter ist schuld, dass es mich gibt. Warum reden die davon und jetzt suche ich danach? Warum hat mich meine Mutter geboren? Warum bin ich aus dem Höhlenbeispiel rausgekommen? Noch wer? Ich bin mal laut. Bei Männern quietscht es immer lauter. Selbst schuld. Es stehen 50 Torten und dann gibt es der Torte die Schuld, dass du fett wirst. Hm? Du machst das ja. Das machen alle. Wenn es keinen Bäcker gäbe, müsste ich das Brötchen nicht essen. Wenn es keine Hühner gäbe, keine Eier. Hühner sind schuld. Wenn es keinen Alkohol gäbe, müsste ich nicht saufen. Ja. Das ist das Beispiel. Wenn es keine Kneipe gäbe, müsste ich auch nicht reingehen. Und ohne Hocker würde ich schneller wieder gehen. Aber warum steckt der scheiß Hocker da? Setze mich eher hin und dann saufe ich auch mehr. Weil ich wieder sitze, kann ich mehr trinken. Wenn ich schon mal da bin, scheiß Wirt. Du bist schuld. Muss ich auch dafür bezahlen, du mir einen einschenkst. Scheiße, ja. Aber ich muss dafür besoffen sein und du kriegst das Geld dafür. Scheiße. Es läuft immer dumm, ne? Egal wie es läuft, ob es rein oder raus läuft, es läuft dumm. Guck Platon an, der sitzt gut. Du hast schon recht, wenn keiner dir was von erzählt hätte, dass es dich gibt, wirst du dich gar nicht geben. Wenn deine Mutter dich nicht bis zum dritten Lebensjahr ständig auf dich eingehämmert, du bist mein Sohn, dein Name ist Fritz oder Franz oder irgendetwas, dich würde es gar nicht geben als Fritz. Die haben mich konditioniert. Das ist eine Konditionierung jetzt und der muss ich folgen, weil ich jetzt das gehört habe. Das lässt mich nicht wieder los. Das ist wie eine Angel mit einem Wurm dran und der wurmt mich jetzt, dass ich den gefressen habe als Fisch. Hätte er mich wissen rausgezogen aus dem Teich. Hat mir ja nur versprochen, dass er mich nimmt. Ich war ihm zu klein, hat er mich wieder reingeworfen. Und so sagen, jede Nacht zieht mich das Sein in den Schlaf und morgen spuckt es mich wieder aus, weil ich unverdaulich bin. Oder nicht? Nicht reif genug. Die Soße war nicht gut. Ach, ist es ein Scheißer. Also man findet, wir haben ja heute Morgen schon oder Nachmittag von der Schuld gesprochen. Wenn man mit Schuld anfängt und dann sagt, warum ich hier und warum sagen die was und so, das gibt ein unendliches Sisyphus. Sisyphus, Fusselei. Krumm. Ich müsste mich beschweren. Ich rede und gebe so schöne Beispiele und Hinweise und rede und dann sehe ich manchmal in einem Gesicht so ein richtig schönes, entspanntes Verstehen. Dann denke ich, ja, da muss doch jetzt wirklich mal was. Und dann komme ich das nächste Mal wieder und dann die gleiche Frage wie letztes Mal. Da ist nichts hängen geblieben. Dann fange ich wieder an, aus einer anderen Ecke das zu erklären, so ein anderes Verstehen des Ding. Dann denke ich, jetzt muss aber tief unten gelandet sein. Nein, das nächste Mal wieder. Kommt die Frage wieder aus der gleichen Quelle. Warum ich? Wieso sagst du dann eben, es soll nichts hängen bleiben? Habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, es soll der Hängenbleiber wegfallen. Der Haken. Manchmal rede ich den Haken weg, dann hängt sich nichts mehr auf. Dann bist du hakenlos. Dann häkelst du nicht mehr. Bloß wenn ich wiederkomme, ist der Haken genauso wieder da wie vorher. Ja, dann häkelt er weiter. Das ist Sport. Oder Enten schießen. Ich meine, die Ente ist die beste Sache. Ente gut, alles gut, peng, ich schieße alle Enten tot, alle Konzepte sind weg. Dann denke ich, alle Ente tot, ja, Jahrmarkt. Dann gehen sie hinten, fallen alle runter, alle sind sie hier, platt, platt, platt. Und dann geht es hinten wieder und hinten stellen sie, bum, bum, bum, bum, bum. Dann kommen sie vorne ganz frisch. Und dann sitze ich wieder mit meiner, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Maschinengewehr, ich bin ja schon Gutzi geworden. Erst habe ich mit der Luftpistole, aber jetzt schieße ich ja schon mit Kanonen auf Spatzen. Aber du kriegst sie nicht klein, die Dinger, die kippen um und dann hinten versteckt, tick, tick, tick, tick, klappen sie wieder ab. Dann muss ich wieder schießen. Guck ihn an hier, die 13 Jahre Ente, die Platon-Ente. Quack, quack. Nach hinten weg, nach vorne hoch. Und dann in so einem Kreis wieder hoch. Ja, das ist die Luftschaukel. Eine Luftnummer hier. Du schwingst dich im Sein so richtig hoch, im Swingerclub der Existenz. Tantrisch bis ins letzte Glied. Und dann kippst du hinten rüber und denkst, du hast es geschafft. Und dann kommst du vorne wieder hoch. Das ist ein schönes Bild, ne? Du bist richtig Oschos dynamische. Hoch und runter, klappst. Ja! Boah. Scheiße, dann muss ich wieder schwingen. Hyperventilier. Das musste hier in dir sein. Kalter Kaffee. Ja. Nö. Das wird nicht besser nach einer Zeit. Die Weihnachtsedition war zu Ende. Ja, ihr seid alle verschaukelt von euch selbst. Ihr dreht euch immer um euch selbst und immer hoch und entweder im Kettenkarussell. Schiffschaukel, hast du dich das mal getraut, den Überschlag zu machen? Wovon haben wir jetzt die ganze Zeit geredet hier? Hm? Christa, leg dich nieder. Christa ist immer so praktisch persönlich. Eieiei. Na klar, Mensch, als Junge. Das traut man sich dann nicht. Ich habe mich nicht getraut. Das hätte ja auch kaum einer geschafft mit dir. Auch du nicht. Ja, du fängst an damit. Jetzt hast du das davon. Hast du dich getraut? Nee. Gut, weiter. Noch ein Überschlag. Salto mortale. Maskenball. Kühlschrank ist ganz schön laut, oder? Keiner was sagt. Stecker ziehen. Den hört man auch auf der Aufnahme. Gott sei Dank. Musst du überhaupt an sein da? Wenn man wieder reinsteckt, wird es wieder kalt. Ne? Findest du den Stecker nicht? Das ist immer das Ding. Der hat doch jetzt die ganze Zeit mich gestört und auf einmal. Und mir geht es auch immer so. Das ist nämlich der Hinweis. Wenn ich darauf hinweise und darauf richtest, stört es dich. Ich habe den nämlich gar nicht gehört, wie du gesagt hast, der Kühlschrank, dann habe ich den erstmal. Habe ich doch gesagt gerade. Ja, Entschuldigung. Ich wollte halt auch mal was sagen. Ja, deine Frau stört nur, wenn du zuhörst. Habe ich gehört. Ich habe ja keine Frau. Deine Frau stört nur, wenn du zuhörst. Dein Ehemann, solange er nicht zuhört, stört sie nicht. Aber die Frau macht schon sicher, dass er zuhört. Aber du hast jetzt einen Kühlschrank. Ich habe Der ist aber leise. Ich habe einen teuren. Extra drauf geachtet. Das ist auch so ein Lärmeffekt. Ich? Ich eigentlich nicht, aber der Kühlschrank. Das ist nicht die einzige Kühlschrank. Oh. Jetzt haben wir das Beispiel ja auch hinter uns. Wir wollten ja nur darauf abgezählen, dass solange man sich nicht darauf hinrichtet, man es gar nicht hört. Aber auf einmal wird es saulaut, wenn man hinhört. Mit den Gedanken ist das Gleiche. Nur wenn dir einer erzählt, du musst die Gedanken abschalten, auf einmal werden sie unendlich laut. Und jeder stört. Vorher hast du einfach nur gedacht. Aber auf einmal liest du in irgendeinem Buch, nicht denken ist besser. Gedankenfrei. Sei gedankenfrei. Und dann stört dich jeder kleine Furz. Ne? Das hat er auch gemeint, wenn er nichts davon wüsste, dass es ohne Gedanken besser ist, dann würde es ihn gar nicht kümmern. Aber das hast du mal jetzt gelesen, jetzt kannst du nicht wieder entlesen oder enthören. Handel läuft. Gut. Ah, so ja. Gut. Tote Bene. Tote Bene. Ich bin so fertig, ich habe tote Bene. Ich bin so kaputt, ne? Ich bin so kaputt. Mann, bin ich kaputt. Put, put, put, put. Ich habe dieser Kaspar, der hat echt einen Knall. Gut, so, noch weiter. Weiter mit den jungen Pferden. Ja, sagt man doch, oder nicht? Immer langsam mit den Jungen. Ja, aber immer weiter. Man kommt nur mit den Jungen, weil mit den alten Gäulen da, die lässt man ja im Stall. Stallone. Ja. So, Fragen bitte. Platon hat schon seine. Ich wollte mich ja sogar vorbereiten und habe gestern noch ein bisschen über Osho's Enlightenment. Hast du gelesen? Ich habe halt mal eingegeben Osho's Enlightenment und dann kam. Er hat da öfter drüber gesprochen, ne? Es gibt nein, die Erfahrung. Bitte? Genau die. Achso, du meinst genau das, wo er. Ja. Mhm. Aber da habe ich halt was anderes drüber gelesen, das fand ich interessant, weil da stand jetzt auch nichts Neues drin, sondern das, was du auch schon die ganze Zeit erzählst. Also. Das Das wollen wir jetzt aber mal wissen, was ich schon die ganze Zeit erzähle. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt will ich es aber wissen. Dass er da lachen musste, weil er gemerkt hat, so viele Leben, das hast du ja gestern schon erzählt, so viele Leben. Ja, aber das, jetzt sagst du nicht das, was ich normalerweise sage, sondern was ich gestern schon gesagt habe, was Osho gesagt hat. Okay, also das ist... Das ist jetzt was anderes. Ja, ja. Jetzt machst du aber hier ein Hindu. Ein Hindu? Ah, Hindu. Jetzt wird sie Hindu. Also das, was du eh bist, kannst du natürlich durch keine Anstrengung erreichen oder sowas. So in die Richtung spricht er darüber. In die Richtung? Und dann dachte ich, ja. In der Richtung. Wie hat er jetzt darüber gesprochen? In der Richtung du oder was? Ja, ich will da nicht. Ich kann das, ich habe das jetzt nicht gelernt. Aber du weißt genau, dass er, naja. Was? Keine Ahnung. Ja. Was du weißt. Will ich auch nicht wissen. Kriegen wir auch so. Das fing vielversprechend an, ne? Das geht mir auch so. Echt. Ich kann nichts machen. Also ich denke, oh, und dann. Dann pinkelt man den Sand und findet es nicht wieder, wa? Außer es ist Winter. Versteift sich das so. Aber ich habe mir gemerkt, was der Papst gesagt hat. Der Papst hat zu den Ungläubigen gesprochen. Was? Also es stand eben auf der Mutter, der Papst sprach auch diesmal zu den Ungläubigen. Den Korinthern. Und dann hat er gesagt, die sollen doch einfach einen Schritt vorangehen und Gott würde sie mit offenen Armen empfangen. Na bitte. Ja, wenn sie an der Klippe stehen. Ja, ja. Sobald du an der Klippe stehst, sagt dir einer, geh doch einen Schritt weiter, dann erwartet dich Gott schon. Das nennt man Steilküstenerfahrung. Warum küsst dann eigentlich das Steile? Steilküste. Da küsst dich Gott dann unten, er wartet auf dich, bis du aufschlägst. Macht der Küster? Und der Papst küsst immer den Boden, ne, wenn er irgendwo ist, glaube ich. Ja, er schmeckt, ob da was dran ist. Er lutscht die Erde aus. Der Lutscher. Darf ich ihn auch jetzt nicht lästern, weil er nicht da ist? Auch er ist unter uns. Wir haben ja keinen Namen genannt. Auch er ist unter uns. Es wurde kein Name genannt. Nein? Nein. Auch Küste, Franzis Küste. Da gehst du zu weit. Da gehe ich zu weit? Ja, den Namen. Der Name sagt viel. Wen küsste der Kuss, der Franz? Franzis Kuss. Mhm. Ah, der sagt zu einem Ja. Ah, Sisi. Sicily. Gut. Sind wir fertig jetzt mit Osho? Ich glaube mit dem. Doch, irgendwann ist er in der Versenkung, erinnert sich kein Schwein mehr an ihn, ich sag's dir. Das glaube ich. Aber hundertprozentig. Gut. Wetten? Wetten. 1000 Jahre? 2000 Jahre? Wann lösen wir die Wette ein? Also 2000 Jahre schafft er auf jeden Fall. 20.000? 20.000, was immer die Währung Jahre. Ist. Gibt es dann die Menschen überhaupt noch? Gibt es dann noch einen, der sich daran erinnern kann? Der gibt sie dann wieder, man weiß es nicht. In 20.000? Vom Einzeller zum Mensch in dauert länger, ja. Achso, jetzt ja. Bist du aber wirklich. Da musst du aber nochmal nachlesen. Ich hab ja gesagt, man braucht keine Schule. Was? Du, Einzeller, brauchst keine Schule? Amöbe, Amöbe, Amöbe. Das ist verrückt, ne? Wie lange? Da kann man kaum drüber nachdenken. Das dauert und dauert. Bis aus dem ersten. Der hat sich einen Gürtel angeschafft. Modisches Accessoire. Zwei. Auf einmal ist da noch eine Zelle. Wo Gut. Er wollte einfach nur eine Diät machen, die erste Zeit. Hat er den zweiten draus gemacht. Und damals, als Osho das erzählt hat, hat mich das so erschreckt, wie er gesagt hat, wenn wir es nicht schaffen, dass der neue Mensch hier... Ja, Eckhart Tolle, schon damals. Ja, nee, ja, ja, die neue Erde, der neue Mensch, ist doch, was ist der Unterschied? Das ist doch die Transformation. Das Transformation, ja, wenn wir eben, das ist alles Gott. Ja, das hat mich, das fand ich furchtbar, aber jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Also das jetzt ist es jetzt so ist einfach Komödienstadel. Was? Komödienstadel. Wohnsorgtheater, auch das ist schön. Ja? Unerträglich. Wer fürchtet sich vor der Amöbe? Antwort Osho. Nein, es ist komisch, ne, dass dann sofort, dass alle dann irgendwie Furcht machen oder dass sie dir irgendwas sagen, wenn du nicht und wenn du nicht und das, dann wird das wieder sein. Boah. Dann doch lieber Jesus. Fürchtet euch nicht. Euch ist ein Licht erschienen. Hättest du sonst dynamische gemacht oder nicht? Ja, die habe ich möglichst vermieden. Es braucht scheinbar immer Tricks im Bewusstsein, dass du überhaupt was tust. Dass du morgens wach wirst, Brötchen holst oder irgendetwas. Es gibt immer irgendetwas, was es dich dazu bringt. Irgendeine Energie oder irgendeine Idee und was auch immer. Du möchtest ja eigentlich im Bett bleiben, wenn überhaupt. Und dann drückt dir die Blase weg. Manche haben ja erfunden, die haben einen Schlauch dran gelegt, damit sie im Bett bleiben können. Aber irgendwann ist auch der Schlauch voll. Die Schwester. Kommt die Krankenschwester. Die Schwester lehrt ihn. Mit dem Schieber. Aber dann bist du schon echt weit gekommen. Wenn eine Frau kommt und dir den Schieber unter und dir macht es nichts aus, dann hast du schon echt verloren. Dann kannst du es gehen lassen. Na gut, so, weiter. Stehst gut? Noch, ja. Noch? Ja, ich glaube, ich muss mich dabei. Ja, da ist ja noch ein Leger. Da ist noch ein... Leg dich ab, Mädchen. Ich habe eine Tunnelfrage. Ja, endlich mal wieder. Eine tolle Frage. Tunnel! Ach, eine Tunnelfrage. Tunnel von gestern. Der Tunnel heute von gestern. Okay. Das, was wir vorhin über den Kühlschrank, also so die Aufmerksamkeit, das wird immer lauter oder so, trifft dieses Prinzip eigentlich auch zu, wenn man die Aufmerksamkeit, oder kann man die Aufmerksamkeit auf, also auf das, was wir was nicht, Stille nicht wäre. Sein kann und was wir nicht wissen, was es ist, funktioniert das trotzdem oder kann man das oder geht nicht? Nee. Du kannst nur die Erfahrung der Hilflosigkeit machen, dass die Aufmerksamkeit sich automatisch auf das richtet und nicht. Und du kannst es nicht beherrschen. Die Beherrschlosigkeit, also die Kontrolllosigkeit, der kannst du dir absolut gewahr werden. Dass du eben vollkommen das nicht kontrollieren kannst, was du bist. Die Aufmerksamkeit ganz automatisch, ohne überhaupt, dass du irgendetwas kontrollieren kannst. Dass einfach alles von sich aus passiert. Und nicht von irgendwem gewollt. Auch dass das Wollen nicht gewollt werden kann als Anfang. Dass auch der Befehl, dass du jetzt die Aufmerksamkeit auf was anderes richtest, automatisch kommt und nicht von dir kommt. Dass du also nicht dir befehlen kannst, was du dir befehlst. Das ist alles automatisch. Alles von selbst geht. Alles schon. Dass du absolut Hilflosigkeit, diese Kontrolllosigkeit, das alles, das. Dass es immer so war und immer so sein wird und alles, dass du absolut keine Kontrolle über dich selbst hast und nie eine hatte und dass du auch damit keinen entschuldigen musst, auch dich selbst nicht, weil es gab nie einen, der etwas gemacht hat, der nie etwas auch sein Wollen daraus geschaffen hat und niemals Gott wollen konnte, was er schafft oder nicht schafft. Dass jedes Wort, was ich sage, nicht von irgendeinem gesprochen wird. Es ist einfach nur die Totalität, die einfach spricht und gar nicht entscheiden kann, was sie spricht. Und bei dir, das Zuhören stattfindet, ist es nicht in deiner Hand. Es gibt keinen, der das überhaupt, der entscheiden kann, höre ich hier zu oder nicht zu. Weil vieles, was ich hier sage, möchtest du gar nicht hören. Du möchtest ja immer nur das, was du gern hast. Was denkst du? Ich spreche nicht nur zu dir jetzt. Ich spreche zu allen. Weil manches könnte man wirklich, ich weiß es, auf das meiste, 99,9 könnte man auch verzichten. Eigentlich. Eigentlich kann man auf alles verzichten. Und doch musst du hier sitzen. Das ist ja auch, was wir angefangen haben. Warum muss ich jetzt hier sitzen? Warum will ich es anhören? Warum ist das? Die Frage, die Antwort ist mal ja, weil du das bist. Und du wirst dich halt nur mal verwirklichen und jetzt verwirklichst dich gerade als das. Und du hast dich nicht entschieden, geboren zu werden als das. Und doch ist alles nacheinander so genau zu sein und ist passiert. Kein Entkommen. Und das nächste wird genauso die Verwirklichung der Hilflosigkeit sein, der Absolutheit. Das Leben muss sich so leben, wie es sich lebt. Es kann nicht so, ich lebe mich heute mal nur so und nicht anders. Weil die Idee hat hier, als Mensch hat man die Idee, ich kann mich entscheiden, wie ich mein Leben lebe. Das Leben kann doch niemals entscheiden, wie es sich lebt. Geschweige denn ein gelebtes Wesen, was man Mensch nennt. Wo sind wir denn? Ich sitze auch hier und höre mir an, wie ich über irgendwelche Osho oder Tolle oder so, wo ich da, und denke mir, warum muss ich das schon wieder machen? Ist wahr. Normalerweise, wozu soll ich auf irgendwem, den es gar nicht gibt, rumhauen? Aber ich kann es nicht. Es ist vollkommen scheiße, muss ich schon wieder denken. Kann es nicht mal irgendein anderer sein? Kannst nicht mal, weiß nicht wer. Wer ist denn noch gut zum Dorfhauen? Der Pfarrer. Aber kennt ja keiner. Vielleicht Mugdananda oder so. Kennt ja auch wieder keiner. Jeff Foster kannst du mal, Jeff Foster. Was willst du mit dem denn? Also was mich an dem, der redet ja auch ähnliches, also so wie du, aber der ist immer so Der redet ähnlich wie Osho. Der redet ähnlich wie Osho, okay. Der Ozean und die Welle, ja, unendlich. Der sagt immer, wie toll alles ist, und das finde ich furchtbar, wenn einer sagt, wie schön alles ist und alles Liebe und so. Sag mir das nicht. Ja. Gefahr. Das willst du nicht hören, ne? Was? Das heißt nur, das habe ich dir doch immer gesagt. Das heißt nicht, dass ich das nicht hören will. Jetzt hast du das wirklich falsch interpretiert. Deine Ohren haben gelogen. Wie immer. Ich habe doch keine Ahnung. Das sind gar nicht. Warum soll man auch so. Da ist doch ein. Ich meine, bei Tolle hat man noch. Das macht noch Spaß, aber warum soll man jetzt auf Jeff? Das ist doch. Das ist doch egal, oder? Nee, das ist nicht egal. Das verstehe ich nicht. Ja, wer kennt denn Jeff? Ja, aber wer kennt Jeff hier? Aber es gibt so ein schönes Bild, wo der Jeff dich versucht zu umarmen. Ja, ich kenne ihn, aber was heißt das? Nur, dass du das weißt jetzt, oder was? Das ja, hast du schon richtig gesehen, er wollte dich. Ne, so. Ah. Wer ist denn jetzt, Chef? So. Jetzt gibt man wieder Aufmerksamkeit auf einen, der es wirklich nicht verdient. Meine Güte. Sofort bringst du es auf hier. Schon kommt, wer ist es denn? Schon läuft Feder raus in eine Bücherhandlung und kauft sich ein Buch. Oh Gott. Es ist die beste Werbung, über ein schlecht zu reden. Ich lache erstmal bei Jens TV über die. Was nichts kostet, ja, ich weiß, genau. Du Geiz heißt du. Ich werde mich nicht für Scheiße auch noch bezahlen. Ich habe ja schon zwei Bücher von dir. Das war, die habe ich bezahlt. Das habe ich auch schon 10-mal gelesen. Jetzt wird es wieder laut. Ne? Warum? Und alle mal ruhig. Das, im Moment ist doch fast jeden Tag klappt irgendeiner hoch und macht was. Ist doch wirklich wie so ein, als wenn da irgendeine Tür, so ein Damm ist gebrochen und auf einmal, ist das Wahnsinn. In den 70ern, da gab's, da kannte man kaum ein, da war wenn einer, oh boah, dann in den 80ern, da waren schon ein paar und dann auf einmal, boom, und jetzt explodiert ja die Welt von Erwachten. Überall sitzen sie rum. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man hinschlagen muss. Soll. Nachtwächter Unlimited. So, aber jetzt mal was anderes. Du bist schon so müde. Boah. Die Ostermüdigkeit. Na gut. Haben wir noch ohne irgendwas von wem? Hat mal irgendeiner was, selbst was? Nicht was zweiter Hand von irgendwo? Was hältst du denn von dem? Gott, oh Gott. Es macht euch scheinbar Spaß, dass ich auf irgendwen reinhaue. Dann müsst ihr das nicht, oder? Faulen Säcke. Das ist mein Besuch. Was? Feige. Reicht man das Opfer zu sein? Nimm den, nicht mich. Ich habe das nicht gesagt, es war der. Ich traue mich ja nicht sonst. Aber wenn der das gesagt hat, hau den. Gut. Margitta, heute noch was? Noch nicht. Noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, was kommt. Hat ja erst angefangen. Kann ja noch was kommen, ne? Denke ich mir auch immer. Wie in der Kneipe. Kein Gast? Okay, kann ja auch wer kommen. Dann ist keiner gekommen, sag mal, na, morgen, mal gucken, was morgen ist. Ich wusste ja auch nicht, dass du kommst. Ich bin einfach erzählt. Aber ich wusste, dass du kommst. Ach. Kann ich einfach sagen. Aha. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt? Ja, okay. Ich bin nur erstaunt. Was? Dass du es wusstest. Ich weiß alles. Warum soll ich das jetzt gerade nicht wissen? Ja. Frag mich aber nicht, woher ich das weiß. Oder wer das weiß. Dann wird es schwierig. So, gut. Vor allen Dingen weiß ich alles besser. Das ist das schlimmste Kreuz, was ich zu tragen habe. Das ist das Kreuz überhaupt. Das ist echt ein Kreuz. Ich möchte mich immer so. Aber dann ist das viel mehr Anstrengung, es zurückzuhalten, als einfach rauszupuffern. Ich bin einfach zu faul zum Zurückhalten. Sonst wäre ich viel zurückhaltender. Aber das möchte ich eigentlich, das denke ich, ist natürlich. Dieses Zurückhalten ist so ein Scheiß und macht so müde und macht so alt, das lässt dich alt aussehen. Sich so politisch korrekt zurückzuhalten. Aus Angst, dass einer einen nicht mögen könnte oder so. Oder man was Falsches sagt. Uah. Dass man vielleicht dann geschnitten wird oder irgendetwas. Ich probiere ja, dass keiner mehr wiederkommt, aber guck's an. Funktioniert ja alles nichts. Ja, wenn ich mir vorstelle, was du schon alles zu mir gesagt hast. Wenn ich das trauen würde, zu jemand anders zu sagen. Ja, trau dich. Ja. Die wollen sich freuen. Das ist mein größter Wunsch. Ich sagte, wenn du einfach raus, das nimmt keiner persönlich, weil es gar nicht persönlich ist. Wenn du es zurückhältst, dann weiß er schon, was du zurückhältst. Darum hasst er dich. Ist so. Was du nicht sagst, das weiß jeder. Wenn du es aussprichst, dann vergisst er sofort. Das, was man nicht gesagt hat, das hängt einem so lange nach. Kotz dich aus und fertig. Die Ängste, eine Frage über die Ängste. Anscheinend ist, wenn wir weniger Ängste haben, sind wir glücklicher, ne? Nö. No. Okay. Das war das Erste. Und das Letzte. Ja, dann. Aber ich finde Ängste gut, weil das Ängste ist sehr eng und sehr nah. Sofort, wenn du dir gewahr bist, dass du bist, gibt es Ängste. Das ist das Ängste. Sehr eng. Und dann hast du Ängste, dass es nicht weit genug ist. Und dann wirst du vielleicht das weitermachen. Und dann hast du schon verloren. Ich weiß nicht, auf der physischen Ebene, die machen dich irgendwie krank oder traurig. Oder wie du gesagt hast gestern, denke ich mal, wenn man mit Freunden ist, dann man vergisst die Ängste. Oder wenn man im Fußball ist, dann die Ängste sind nicht da. Und temporär geht dir besser. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Aber weil das hört sich jetzt nicht so an, als hätte ich das gesagt. Aber ich habe es gesagt. Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Beim Fußball, gerade beim Fußball, ist die Angst sehr groß. Dass der Gegner ein Tor schießt. Die sind alle am Zittern im Fußballspiel und die müssen sich ja Mut zuschreien und zusammen singen, dann, weil sie Angst haben, dass sie ein Tor kriegen. Nee, das ist kein gutes Beispiel. Und mit Freunden, da hast du auch immer Angst, dass du was Verkehrtes sagst, dass sie dich nicht mehr mögen. Freunde ist auch vollkommen mit Angst besetzt. Eine Freundin ist das Schlimmste. Alleine zu sein, auch nicht gut. Aber da hast du keine Angst, dass du dich loswerden könntest. Wir haben ja von Ängste gesprochen. Alleine scheiße, zusammen ist scheiße. Das wissen wir ja. Allein ist beschissen. Zusammen auch beschissen. Aber wenn es allein auch beschissen ist und zusammen beschissen, naja, sind wir halt bis zusammen beschissen. Immer. Aber was ist das denn, was ich zum Beispiel bei Konzerten erfahren habe? Es gibt eine Band, die heißt New Molami, die haben in den 90er Jahren ziemlich oft gesehen. Und da war eine Einheit, wenn der Gitarrist einen Akkord angeschlagen hat, hat die ganze Halle, sag ich mal, da mitgesungen und da war ein riesen Einheitsgefühl da. Da hat man doch irgendwo. Da wäre ich jetzt aber geblieben, du. Ja, ich gucke mir ja auch immer wieder noch die DVD davon an. Machst du jetzt eine Werbung hier? Oder? Nein, das ist einfach ein Wahrheit. Ja, du wieder leider. Du sagst das gerade, es war. Es war. Eine tolle Erfahrung. Ja, es war. Ja. Das nennt man Märchenstunde. Es war einmal. Ja, da kann ich ja lieber. Warum erzählst du uns das jetzt? Kam einfach hoch. Ich rede manchmal auch scheiße. Manchmal. Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, auf dieses Einheitsgefühl und dass man das Gefühl hat, dass dort irgendwelche Energien ausgetauscht worden sind. Getauscht? Haben sich da Flüssigkeiten ausgetauscht? Flüssigkeit rein. Geldenergie gegen Bahnenergie. Wie kann man Energie austauschen? Das verstehe ich nicht. Ich habe es so empfunden. Es ist wie Mars macht mobil. Bei Arbeit, Sport und Spiel. Und Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Hatte ich auch schon mal das Gefühl, als ich. wer braucht verbrauchte Energie? Wer will die haben? Und dann noch zurückkriegen, den Scheiß. Aber du bist ja damit gereinigt, wenn du zu alle kommst. Was, Mars reinigt dich? Nein, bei Konzerten. Bist du reinigt? Ähnlich wie bei dir gestern. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin und wo ich hingehen sollte, was überhaupt passiert ist. Jetzt vergleicht er mich schon mit dem Akkord seines... Irgendwas. Ja, das habe ich schon nicht eh getan. Dann würde ich mir nur noch die DVD angucken. Von Jürgen von der Lippe oder so. Aber wenn hier jetzt nicht unter uns, sag ich jetzt mal eben, Energie ausgeführt. Hier? Wer will deine scheiß Energie schon? Also ich nicht. Ich will noch niemals meine Energie, geschweige denn deine. Und dann noch austauschen, den Scheiß. Also noch beschissener. Ich hab schon froh, dass ich keine habe. Und dann soll ich noch deine kriegen, wa? Was für eine Idee, ja? Wie so eine Tauschbörse hier. Ich bete 5 Zylinder, 360 PS, Sportwagen. Was hast du? Der ist aber rot. Der sticht dann. So, deine Ängste sind willkommen. Nö. Die sind scheiße. Aber die sind genauso scheiße wie keine Ängste. Ängste, Denkste. Also nicht. Was? Nicht willkommen und nicht. Weder noch. Wolle wir da reinlassen, hilft nicht. Komm hier rein. Und die gehen auch wieder raus. Die haben ihren kurzen Auftritt und dann bye bye. Hallo, goodbye. Das ist alles. Welcome, gut, bye bye. Lass die Hintertür auf. Versuch sie nicht zu verstehen. Weil das ist das wesentliche Problem. Du willst ja verstehen, wo sie herkommen und was du damit machen kannst. Und dann fokussierst. Dann fummelst du dran rum. Siehst du, dann kommen sie noch zu spät. Ja. Ja, ist die Zeitumstellung, ich weiß. Nein, du hast keine Chance. Du kannst nichts vermeiden von dem, was du bist. Und Angst ist nun mal eine Vibration von dem, was du bist. Egal, was du tust oder nicht tust. Kein Entkommen. Wer hat Angst vor dem dunklen Mann? Eigentlich hast du ja auch nur Angst vor der Angst, ne? Weil wenn die Angst da ist, ist ja nichts, passiert ja nichts. Ja gut, was noch? Wer hat Angst vor? Ich habe nur eine Frage zur Energie. Ja. Was ist das denn, was die Taoisten meinen mit Yin und Yang, diesen Austausch von weiblicher und männlicher Energie, auch sei es mal im Akt des Geschlechtes, was so. Das nennt man Energie-Cottbus. Ich würde sagen Cottbus. Wo Scheiße ausgetauscht wird. So ein Codebus. Weil alle Energie, die man tauschen kann, ist bestimmt nicht das, was Energie ist. Also auch wieder nur die Idee. Die Idee, dass man Energie hat, das ist schon der schönste Scheiß. Weil die Energie, die man haben kann, ist wirklich Scheiß. Scheiß Energie. Vergesst Energie und Cottbus. Ist auch ein Codebus. Und so hast du noch so Aleister Crowley, so Ekelüberwindung, in dem man sich gegenseitig den Kot frisst. Dann. Schwarzes Tantra, da kommst du dann auch noch hin. Nicht nur die Körperflüssigkeiten austauschen, sondern auch noch das, was aus anderen Stellen kommt. Ich habe so ein Buch gelesen, 666. Und? Harter Stoff. Harter Stoff? Ja, ich nicht. Ist doch super. Reine Unterhaltung. Erlesbar. Schwarzes Tantra, ich finde die Idee nicht schlecht. Ich-Überwindung durch Ekelüberwindung. Ist immer noch eine schöne Idee. Bei manchen, wenn ich manche mal sehe, wer wen heiratet, denke ich auch, der macht es. Da muss ja so viel Geld sein oder so, dass da die Überwindung doch so groß ist. Irgendwas muss dahinter stecken. Oder manchmal, wenn ich sehe, wer alles schon mit Madoka. Das ist so ähnlich. Oder nicht? Was wäre alles schon mit Madoka? Ja. Madoka. Er ist ja, jede Nacht hat er irgendeine andere Schülerin, mit der er nächtlich. Und dann, nee, das ist ja, da verspricht sich die Frau doch was von. Sie möchte mal wissen, ja, Diksha, das nennt man Diksha. Es fängt mit Diksha an und hört mit Shaktipas auf. Nee, man weiß immer nicht, was... wie viel Qual in so einer Sucherin drin ist, die dann, wie groß die Qual sein muss, damit man mit Madoka. Ja, nicht nur die Qual, da musst du auch geistig vollkommen... Nein, das muss man nicht geistig, da wandert der Geist woanders hin. Wie bei dir, der wandert ja auch öfter dahin, wo der andere Kopf sitzt. Wenn das da unten, dann ist das Blut leer da oben und dann denkst du auch nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Aber ich setze mich hier irgendwo hin und erzähle Leute, dass wir Madoka, der kann dir deinen eigenen Gedanken nicht folgen. Du machst es doch gerade jetzt. Folgst du dir gerade? Naja, egal. Ich finde es eigentlich gut. Da ist nur ein schönes Beispiel dafür, was man alles tut dafür, damit man diesen Arsch los wird. Indien gehen, Ashram setzen, Hämorrhoiden kriegen. Ja, ist wahr. Sitzen sie auf den kalten Steinen da und ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Boah. Nicht an den Amöben zu denken, die du mit dem Zucker da, wo die Affen gerade draus genascht haben und dann du den Kaffee damit zuckert und die Würmer, die dir da hinterher noch und das Ganze, was man alles für diese scheiß Erleuchtung. Wo alle sagen, man hat nichts davon, wenn es passiert. Und man denkt doch, der lügt doch, da muss doch einer da sein, der das jetzt erzählt. Da muss doch haben, der lügt doch. Alles andere will man, aber das glaubt man nicht. Da muss ich jetzt doch nach Indien oder irgendwo hin. Da muss ich jetzt doch noch ins Stadium und ins Stadium der was auch immer. Ja, ihr sitzt ja auch hier, es ist ja auch schon was. Dass man sich alles anhören muss dafür. Naja. Sport, Spiel, Spannung. Ja, aber wieder zurückzukommen, die artifizielle Energie, die man haben kann, ist ein Furz. Die ist einfach nur eine Reflexion von Energie, das ist eine Reaktion, das ist irgendeine Vibration, die artifiziell irgendetwas, wie man aber auch keiner gehört, und das noch auszutauschen, Gott, oh Gott. Das hat schon der Adam mit der Eva. Mann. Wenn dann der Adam im Raum sich vibrierend bewegt. Mann. War von vornherein. Der Vibrator hat sich für nichts bewegt. Ja, wenn sich etwas im Nichts bewegt, guck den Scheiß an, was dabei rauskommt. Ja, guck's dir an. Und wenn du dann noch deine Energie mit wem anders teilst, dann kommt noch sowas wie du da raus. Gott, oh Gott, oh Gott. Da sei der Kondom vor. Da sind wir wieder bei Birth Control. Ja, ja, guck. Das Sein hat sich auch nicht gegen dich wehren können. Ja, wo kann man so reden sonst? Und dann lacht man noch drüber. Und das ist eigentlich die Übung hier, über sich selbst sich tot zu lachen. Über den Scheiß, den man sich ständig vormacht. Diesen Sixth Sense of Humor, das ist eigentlich der... Wie bescheuert kann ich sein? Absolut. Es gibt keine Grenze für meine Dummheit, ich sagte. Das ist der Hinweis. Die Dummheit, sich zu realisieren, hat keine Grenze. Ich kann man auch nicht verbieten. Man kann es versuchen, aber es nützt nichts. Ja, es muss doch, der allmächtige Gott, wenn der wirklich allmächtig wäre, warum macht er den Scheiß hier? Sitzt hier und hört sich den Scheiß an, sich selber macht sich, wenn er nicht diese Hilflosigkeit wäre, wenn er eine Chance hätte, dann würde doch nicht morgens wach werden, der Arsch. Und dann wirst du dem noch anbeten, der selbst, dieser ohnmächtige Fuzzi, der morgens, der dann als erstes vibriert, wenn er einen Dick hat. Dieser Lingam-Licht-Ding da. Kaum ist er da, sieht Raum, muss er rein. Die Morgenjacke. Und dann erwartet er von dem, was ihr Gnade nennt, dass die euch was bringen kann. Die kann sich ja noch nicht einmal selbst begnadigen. Furzgnade. Das ist sowieso ja wie ein Furz. Du willst lange, dass er nicht kommt, aber wenn er dann kommt. Boah. Nur so Beispiele. Kaum passt sie nicht auf, ist er dir rausgerutscht. Und dann guckst du rum. Ist das hier ein Energieaustausch? Vergasermaschine. Konnte nichts dazu, Entschuldigung. Der ist mir so rausgerutscht. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Na gut. So. Man kann zu Unrecht mit seiner Aussage lächeln, ist das Kleine des Glücks. Das war Max der Bruchpilot, oder? Ich merke das ja selber, wenn mal bei mir was hochkommt. Dann wirst du handgreiflich, ja? Wenn irgendeine temporäre Erscheinung. Ja, ja. Ja, es gibt eine Krankheit, da ist es nicht temporär. Das ist echt ein, du bist verdammt, wenn, das ist eine Krankheit, das, wenn das nicht mehr runtergeht. Dieses temporäre Erscheinungsbild. Gibt es auch einen Namen für, oder? Priapismus heißt. Wie heißt das? Priapismus. Ist der Priapismus? Das ist bezeichnend. Priapismus. Wenn ich das behalten könnte. Manche würden denken, dann spare ich mir Viagra. Aber nicht so, wa? Doch nicht. Priapismus. Okay. Aber Pismus ist schon. Und dann noch Prea. Prea. Ich bete, dass er wieder runtergeht. Okay. So, fällt euch ein Witz ein? Gibt's noch Witz, hast du gesagt? Nee, ist vorbei. Nein, ich muss ja heute auch mit lieber Gott machen, dass ich aus dem Gurken. Das ist, da habe ich gerade dran gedacht, ich wollte es nicht sagen. Den haben wir als Kind schon immer. Vor 50 Jahren haben wir uns den vorgenommen. Ja. Lieber Gott, mach ihn krumm, dass ich aus dem Gogo komme. Das war. Sowas behält man, ne? Das sitzt drin. Das, ja, das sitzt drin. Da sitzt immer noch im Gogo und kommst nicht raus. Das sitzt richtig drin. Ja, es gab einige solche Dinger. Gogo Mobil. Ja. Kann doch Spaß machen, ne? Wo nichts ausgetauscht wird. Wolltest du eigentlich auch Witze mitbringen? Mitbringen? Ja, ich bin noch da. Mehr geht nicht. Mehr Witz geht nicht. Oder was? Nee, gestern hast du gesagt, du guckst mal nach. Ja, ich hab nachgeguckt und was. Der Witz ist. Dass dir immer was einfällt. Ich bin nicht so gut. Ey. Was? Dir fällt immer was ein. Mir fällt gar nichts ein, aber. Das reicht mir. Mir fällt was ein. Das ist einfach da, ne? Ne, man kann auch sagen, es fällt ein. Das ist schon. Nee. Es kommt mir hoch. Austausch Temporär. Mehr Vomit habe ich das verdient. Da ist mir wieder was hochgekommen. Und bei ihm auch temporär ab und zu. Was war deine Frage dann? Also wenn es jetzt temporär da ist, was mache ich jetzt damit? Wenn ich dann lächle, dann merke ich sofort, dass es weg. Dass du lächelst das weg? Das, was vorher temporär hochgekommen ist. Du bist echt im Land des Lächelns. Temporär, lächeln, weg. Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, oder was? Ach, dein Wunsch. Ja, mach's mal gut, wenn da was nicht hochkommt. Du warst gerade draußen. Das ist Glückssache. Aber ich musste. Ich war gerade draußen. Ich war gerade draußen. Ja, es fällt immer wieder. Und G fällt auch. Auch im Gehen fällt das Ding. Das G fällt. Mit Gefälle. Das ist, Gott sei Dank gibt es da die Erdanziehungskraft. Ja? Ja, das eine ist das Gefälle. Sonst wurden alle. Gott, oh Gott. Christa, was sagst du dazu? Du warst auch gerade draußen, ne? Ich war kurz mal draußen. Gepropft. So, von neuem. Jetzt haben wir kurze Pause gehabt. Er lächelt immer noch. Ja, wenn man Angst davor hat, dass was hochkommt, einfach nur lächeln. Jetzt haben wir wieder die richtige Technik hier gekriegt. Man muss doch niemals nach China dafür. Man kann auch einfach für sich das Land des Lächelns. Man wird zum Honigkuchenpferd und schon ist man im Land, wo Milch und Honig fließt. Immer Jahrmarkt, ne? Wo man doch die offenen Herzen findet. Lebkuchen. Da lebt sogar der Kuchen. Lebkuchenherz, das ist das einzige Herz, was lebt. Sandkuchen. Erdbeertorte. Mit Zimt. Ja, ich mache jetzt mal Bäckerei auf. Schon vom Profi und jetzt noch Bäcker. Backe, backe Kuchen, ja. Backe an Backe liegt man rum. Ist man ja auch Bäcker. Welcher Kuchen wird da gebacken? Wenn die Backe an Backe liegt. Ja, das habe ich auch vor 4 Wochen, weil die Witze da, haben sie festgestellt, wissenschaftlich, informell, haben gesagt, ja, der Ausschnitt der Frau ist nicht, weil der Mann auf die Brust guckt, er guckt einfach dahin, wo er ist, im primären Stadium, wo er in der Stellung, wo er Sex gehabt hat, nämlich auf das, was er vor sich gehabt hat. Diese Falte, das ist die gleiche Sichtweise. Das macht ihn so an. Nicht die Brust, sondern die Stellung. Haben sie wirklich wissenschaftlich und haben Vortrag, Artikel. Fand ich super interessant. Jetzt gucke ich ganz anders auf das Ding. Hast du den gleichen Rüder geschickt? Nee, aber das ist wirklich, solche Sachen mag ich. So, das geht auch. Ja, genau. Dann erinnert man sich an seinen Primatenstatus da irgendwo. So als Primat irgendwo und sieht genau das Bild vor sich. Das nennt man Rückführung. Ja. Das war auch nicht für dich. Er lacht andersrum. Du bist ja auch der Mission, du bist Missionar Unlimited. Nicht für Griechen gedacht. Nicht für Theosophis, der Gott sah, weil Gott hat das nicht. Da muss man schon. Ja gut. So, das sind meine Interessen. Ist doch interessant, ne? Da weiß die Frau eigentlich, warum sie es macht. Du erzählst es wieder. Ich erzähle es eben jetzt. Auch der, der es nicht wissen will. Ich erzähle das allen jetzt. Ja. Immer noch müde? Nö. Es geht immer schnell weg, ne? Ja, Fragen, sonst mache ich noch. Ich finde immer irgendwas Interessantes, was ich gerade gelesen habe. Ja, was aus der Wissenschaft noch? Was? Was aus der Wissenschaft? Ja, da haben sie wieder so eine Galaxie gefunden, die schrinkt. Die zieht sich zusammen. Das ist der ganze Urknall per se. Ach, scheiße, funktioniert nicht mehr. Weil da gibt es was, was sich zusammenzieht. Weil es funktioniert nur wenn expandiert. Scheiße. Jetzt muss es noch 30 Tage vor dem Urknall gegeben haben. Haben sie festgestellt, bevor im ersten Teil, da muss noch 30 Tage vorher was gewesen sein. Jetzt wollen sie wissen, was das war. Boah. Die sind echt durchgeknallt. Mit ihrem Knall. Warum auf die 30 Tage kommen, das frage ich mich. Ist das ein Monat so? Oder Monatsperiode oder sowas? Oder irgendwas? Mondwechsel oder so ein Ding? War der Mond schon da, aber die Welt noch nicht? Ist das so ein Lunatic, der die Wissenschaft da rausbringt? Gott als Mondsüchtiger? Jetzt kommt. Was? Gala. Ich lese nur Gala. Die Bunte ist so intellektuell. Aber das klingt doch eher nach Bild der Wissenschaft. Die liest du ja schon. Die muss ich dann nicht mehr lesen. Vielleicht habe ich so ein Homöopathenzeitung gescheit Monatsnewsletter. Naturheit. Naturheit. Christa macht. Korn und Erde. Schrot und Korn, ja genau. Das ist Christas Welt. Die ist kernig. Schrot und Korn. Was für ein scheiß Name, ne? Kernig. Schrot und Korn. Ehrlich. Schrot ist schon Mehl. Dann noch Korn oben drauf. Gut, hier noch Fragen aus der Ecke. Nee, müde schon. Ne? Nee. Da was? Nee. Nee. fast was. Da war fast was. Das ein großer Werbert, aber war nicht. Ja, wenn man hinguckt, ist weg, ne? Ja. Dumm. Man muss immer so, man muss gar nicht hingucken und dann bleibt, und dann muss man es aussprechen. Verpasst. Schon verpasst. Und die Nachbarin vielleicht? Ich höre die ganze Zeit. Du bist schlau. Du musst noch lernen. Das muss ich auch noch lernen, zuhören. Ich höre immer auf. Naja. Gut, noch was anderes? Diese ganze Idee von sich vermehren wollen. Also ich will jetzt nicht eine Wahnsinnsidee. Wahnsinn? Warum das denn? Da wird der Wahnsinn ja noch größer. Ja und? Zu sagen, das wäre Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Was, wen kümmert, ob das 7 Milliarden Nicht-Daseinde sind oder 20 Milliarden Nicht-Daseinde? Was ist jetzt der Unterschied? Ich frage jetzt wirklich, ganz ehrlich, was ist der Unterschied zwischen einer Milliarde Nicht-Seinde und 20 Milliarden Nicht-Seinde? 20 Milliarden sind mehr. Nummern. Die kommen aus einer Nummer und werden zur Nummer. Mehr Hunger vielleicht. Mehr Hummer? Hunger. Hunger. Wie Hunger? Relative Hunger. Kann nicht jeder Hummer essen, das weiß ich. Hunger nach Nahrung. Es gibt genug auf der Welt. Die können sich ja gegenseitig fressen, dann geht es immer weiter. Stimmt. Ja, warum ist Kannibalismus immer so verpönt? Alle regen sich auf, das ist doch wie Futternachwuchs, überall. Es gibt diesen Film da, zweiter irgendwas, Odyssee oder irgendwas, oder dieses grüne Zeug, da fressen sich die Alten, die sterben. Soylent Green. Ja, die werden gleich wieder zu Futter und werden den anderen. Es gibt so ein ewiger Kreislauf. Das ist eigentlich, warum, was ist daran so schlimm? Isst du doch eh, ob du jetzt deinen Scheiß da auf dem Feld bringst und daraus wird dann wieder Korn, Schrot und Korn aus deiner Scheiße. Du frisst dich eh nur selbst. Was kannst du denn sonst fressen? Hm? Ja, ich mein's jetzt wirklich so. Die Menschheit frisst sich selbst. Was soll man sonst fressen? Das ist ein ewiger Kreislauf, dieser, wenn er sagt, die Energie, die dann immer sich neu wieder. Die Energie, die Energie, die Energie, die Energie, die Energie, die Energie, oder die ewige Schlange des Bewusstseins, sich selbst verschlingend ewig sein. Da wird doch nichts verschwendet. Die Kundalini, dieses kosmische Bewusstsein, ist wie eine oben absolute Schlange, die sich selber ständig von sich selbst ernährt. Ein totales Perpetuum mobile. Da muss doch nichts zugeführt werden, und da wird nichts abgeführt. Das ist ein ewig das sich selbst realisierendes, das Wirklichkeit. Also Gott ist ein Kannibale. Warum wollt ihr das jetzt nicht sein? Das ist halt der Punkt. Wenn ihr nur mal das Gott sein wollt, dann seid ihr eben das, was der Kannibale ist. Du kannst dich nur selbst erfahren, dich selbst verdauen, dich selbst was immer. Das ist, wenn ich sage, Gott ist Kannibale, das meine ich so. Nicht Kabale und Liebe, Kannibale. Kannibale und Hiebe. Und Hiebe, ja. Haut sich immer selbst. Nice. Das Problem ist, dass es gar kein Problem gibt. Man muss sich immer irgend so eins basteln. So temporär lässt man was hochkommen. Und dann steht irgendwas dumm rum und dann hat man ein Problem. Hatte Gott auch mit seinem ersten Lingam da. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Lass es mal so stehen. Das könntest du? Jetzt gib du nicht an da. Du gehst damit kochen, ne? Das kannst du als Löffel auch nicht benutzen. Kochlöffel. Das wäre hier hinter dir Löffel. Dann. Ja. Nein, es hat seit Bestehen der, was immer des Lebens hat sich doch nichts, ist nichts verschwendet worden und das ernährt sich von sich selbst und die das Selbsterhaltungsprinzip der Energie ist doch unendlich. Leben kann doch nicht weniger werden oder mehr, indem es sich erfährt. Unendliche Erfahrungen. Meine Güte. Das kann sich verschwenden, wie es will, und in Verschwenden verschwendet es sich nicht. Es gibt doch nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen hier und nichts zu verschwenden. Mann. Und diese ganze Weltrettungsding da und irgendwas, oh Gott, als wenn die Natur, ob es dem Meer egal ist, ob es 10 Meter höher ist oder nicht. Haben wir das Meer schon mal gefragt, ob wir es retten wollen? Oder die Natur? Meinst du, der Natur macht es was aus, ob da mehr oder weniger Wüste ist? Frage. Wer hat die Angst davor? Und dann denkt der Mensch, er ist vom Gott beauftragt, sich das Scheiß untertan zu machen hier. Ein Abbild von Gottes, denkt sich der Arsch hier. Wenn das Abbild Gottes ist, ja? 7 Milliarden Ärsche. Die wollen sich retten. Du willst dich auch retten? Nee, nicht mehr. Ich treffe auch immer nur Leute, die sich nicht retten wollen. Die wollen ja nicht abhauen. Aber Klimawandel. Hat eigentlich die Erde jetzt Wechseljahre? Hitzewallung und Kälteschocks. Kalte Füße. Naja, ich will nur darauf hinweisen, also wo was Angst? Wo ist die Angst und vor was? Wer hat die? Eine Art von Energie. Eine Art? Unangenehm. Eine Angst hast du nur, weil dir was gehört. Du hast Angst, dass das Angst ist. Oder? Nee, du hast Angst, dass du was verlierst. Aha. Verlustangst, Existenzangst. Als wenn du was zu verlieren hättest. Kontrollangst. Dass irgendeiner was mit dir macht, was du nicht möchtest. Wow. In jedem Moment macht man mit dir das, was du nicht willst. Das ist so, manchmal kommt mir zu einer, der sagt, ich will nicht mehr leben, ich könnte mich umbringen. So, versuch doch. Nicht so einfach. Nee, wenn es nicht sein soll, kannst du. Da wird dich immer gerade zufällig wieder einer finden oder da wird der Strick reißt oder gerade die Kugel funktioniert nicht. Scheiße, ist dumm gelaufen. Aber wenn du wirklich leben willst und wirklich ewig leben willst, nein, und immer Angst, auf einmal, du passt alles auf, aber nicht auf den, der aufpasst, bam, ist er weg. Scheiße. Weg ist er. Da kommt ein Laster. Und den Lastern kannst du nicht entkommen. Das weißt du. Weil der da ist, der hat immer ein Laster. Nee, meistens ein Laster. Und der möchte das Laster klein kriegen. Ein kleines Laster. Ich möchte lieber einen kleinen Laster haben. Ich kann mit meinem großen Laster nichts anfangen. Die kommen immer so hoch und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Kleine Laster vielleicht. So ein bisschen Schokolade am Arm. Nicht eine ganze Packung. Hey Christa? Man möchte immer seine Laster kontrollieren. Schokolade ist nicht mehr drin. Nur eine halbe Flasche Wein, nicht gleich eine ganze. Und nicht die zweite auch noch anfangen, ne? Christa. Das ist Flaschenkinder. Warum heißen die Flaschenkinder? Weil Frauen besoffen sind, wenn sie mit den Männern. Die Lust nicht kriegen. Was? Die Flaschenkinder. Ja, kriegen ja, die Lust. Ja, ja. Wenn wir das mal sagen würden. Voll in die Falle getragen. Das ist mein Laster. Ich baue und dann. Ach, Scheiße. Spaß haben. Ich habe auch ein Laster, ich bin ein Lastermaul. Boah, Lästermaul nennt man das. Lässt er Maul. Lässt er den Mund einfach frei. Ja. Das bist du. Stimmt, das ist die Tür. Das sagt auch einer, der entgegengelassen hat. Das war nicht ich, das war mein Arsch. So ist das ähnlich. Das war nicht ich, das war die Tür. Verdaue doch, wer will. Ne? Gut, noch Fragen. Wann ist endlich wieder Sommer? Rudi Carrell ist auch schon tot. Mhm. Nur mal so. Das hilft mir. So am laufenden Band sterben die Leute. Bloß das schafft, das, da wo die kommen, das Band wird immer größer. Hinten werden sie immer älter. Vorne auch nicht jünger. Vorne werden sie nicht jünger, aber hinten immer älter. Das ist einfach irgendwie, da muss man sich jetzt mit abfinden. Also wir sind jetzt meistens schon auf 110. Also wir haben noch was vor uns. Wie auf 110? Vor 40 Jahren, da war 70 Ziel. Lebenserwartung. Und wenn du jetzt wirklich immer 10 Jahre, dann hast du jetzt einen 110er. Weil ich habe gestern erst einen Film über 105er gesehen. Also so eine Dokumentation, wie lustig die sind. Kameramann, der Spaß. Die haben keine Angst mehr, die sind echt lustig. Wahnsinn. Ja, um nicht zu verlieren. Die sind schon, ich denke, die sind schon tot. Die haben schon geschenkte Jahre, haben sie. Ich so alles nur geschenkt hier. Ich dachte, ich wäre mit 80 schon, da war ich ja so krank. Mit 80, die haben mir noch ein Jahr gegeben, höchstens. 105. Ich warte jeden Tag drauf, dass das eintritt, was sie mir versprochen haben. So ungefähr. Ich glaube an meinen Doktor, was der mir sagt. Der ist schon der Gott in Weiß, das habe ich meiner Mutter schon gesagt, dem muss man glauben. Und ich habe ihm geglaubt, aber jetzt warte ich aber auch anständig. Ja, die haben so Grund, so, oh Gott, Gott. Ja, also es gibt noch Hoffnung. Staatsfeind Nummer eins. Dann stelle ich mir immer die Bader-Meinhof-Gruppe vor, so als 105er. So Altersweisheit sprechend. Alles klar. Tod durch Gruseln. Gruseln? Enslin. Stadelheim. Ist auch zu Hause, ne? Gut. Bevor ich mich hier in was verrenne. Irgendwas? Nee, ne. Nichts geht mehr. Italy. Bien, aber plus. Gisela, ich weiß, da ist was. Da kraust sich was. Schon wieder war es keiner. An Ostern, da sagt sie mal was. Was? Sie hat zu mir gesagt, an Ostern, da sagt sie mal was. Sag ich doch. Sag ich doch. Wisst ihr, hast du schon was gesagt? Sie hat gesagt, Christa lügt. Endlich mal was Wahres hier. Die einzige Wahrheit, die heute gesprochen wurde. Von Gisela. Christa lügt. Und das ist richtig. Ja, kommt. Es ist. Warum? Gott, ich fühle mich fast wie ein Animator hier. Terminator. Nicht der Terminator, sondern der Animator. Ich müsste müde sein, kommt. Na gut. Ratzen war eine Stunde. Ja. Was du empfehlen kannst, irgendwie so. Was? Blöde Frage. Nichts, was du sowas hast. FDH. Frag die Hälfte, oder? Ja. Frag den Hans August oder so. Ja. Nada. SOS. Ich frage mich immer, wer wäre ich ohne meine Probleme? Ja, Gott, das ist normal. Das gehört auch nicht dir. Daher habe ich. Auch das gehört dir nicht. Da war die Käthe schon vor. Wie heißt die Käthe-Puppe? Wie heißt die? Käthe Kruse. Was? Das wäre ich ohne meine Probleme. Ein Krankheitsfall. Hospiz. Frag mich. Ich finde Hospiz gut. Hospiz? Ja. Sind alle nett, weil sie wissen, sind sie bald los. Ich finde Hospiz am besten. Dieses, ohne meine Probleme das ist ich Hospiz. Was? Mehr Spitz, was? Hospiz. Hospiz? Wer ist Horst? Wo ist Horst? Sie versucht mich echt ernsthaft zu kriegen hier heute. Wer ist Horst? Das ist doch wieder ein Problem. Ich gebe dir einfach nur Grund zum Leben. Ich gebe dir jetzt Grund zum Leben. Du fragst dich jetzt, wer ist Horst? Nicht Frage, wer bin ich, sondern du fragst jetzt, wer ist Horst? Wäre ich jetzt besser mit Horst dran oder ohne? Horst drin. Super. Okay. Und wenn ich weiß, wer Horst ist, gehe ich mit ihm in den Forst. Wenn ein Horst, Horst dran. Und wenn ich kein Horst finde, finde ich Walter. Das auch. Wohin gehe ich mit dem? So, an die Mauer. An die Mauer. Oh, mit Walter. Ja, Walter. Da bald er. Ah, oder ein Wald. Ja. Mit Horst durch dich. Du bist der Wald traut, weil dann hast du dich mit Walter im Wald getraut. Da kommt das wieder. Solche Limericks. Limerick? So, noch ein Problem? Brauchst du noch was? Ich mache eine Handlung auf. Was? Ich mache einen Laden auf. Ja. Problemladen. Ja, ich lade dir ein Problem drauf. Nennt man Problemladen. Was nennt man? Nennt man Freundin treffen. Die fragen sich immer, was hast du denn für ein Problem? Ich habe auch ein paar. Wenn du mir deine zeigst, zeige ich dir meine. Was macht denn dein Mann falsch? Oder nicht? Oder? Und wenn man keinen hat, fragt meine Freundin, was macht denn deiner, den du nicht hast? An wen hast du dir denn so vorgestellt? Mit dem du dann Probleme hättest? Welche Probleme hättest du denn gern mit deinem Nächsten? Das war jetzt wirklich mal ein neues Problem. Ja, aber das ist, hör mal zu, wie Freundinnen sich unterhalten. Ja, ich habe dem vollkommen Spaß. Ich sitze in Santani da in Spanien, dann sitzen der Hamburger Hügel da, die abgestellten Frauen von ihren Männern aus Hamburg mit ihren Steckjacken und unterhalten sich über solche Probleme. was ihre Männer mit ihren Freundinnen, also den Freundinnen der Männer in Hamburg treiben, um welche neuen Freunde sie sich hier suchen und um welche Probleme sie mit denen hätten, wenn sie einen hätten. Und falls der Mann wiederkommt, was sie mit dem dann machen sollen. Sagen wir es dem dann oder nicht? Wenn wir dann einen hätten, würde ich es ihm sagen. Ja, ich sage nur, das sind Probleme, die man eigentlich nicht hat, aber die man sich gut vorstellen kann. Ich rede nur, wie es ist eigentlich, oder nicht? Kennt ihr das nicht alle? Sind wir nicht alle ein bisschen blöd? Und stellen uns Probleme vor, die wären, wenn das und das Problem nicht wäre. Oder wie auch immer. Was für ein Wahnwitz sich in diesem Rübenteil, was eigentlich ein Runkel ist. Ich würde es sogar Fu-Runkel nennen. So ein Körperfortsatz, den man Gehirn nennt. Das ist wie so ein Blinddarm, den man nicht braucht, um zu sein. Aber man findet keinen richtigen Doktor dafür. Appendix. Es hängt alles am Appendix. Mensch. Dr. K., das ist okay. Sind Mandeln, die man nie gebraucht hat. Denn was? Was braucht man nicht noch? Man kann weitergehen. Wer braucht schon Ohren? Ich will eh nichts mehr hören. Arsch mit Ohren? Ach so. Also man hat keinen Mangel an Problemen, denke ich. Oder? Sehr voll. Du versuchst jetzt, die loszuwerden, die du gar nicht hast. Das ist das Grundproblem. Und dann bist du ganz schnell, dir welche vorzustellen. Weil was mache ich denn ohne Probleme? Was wäre ich denn dann? Das geht nicht. Oder? Ist da? Richtig geht nicht. Falsch geht immer. Falsch kommt, falsch geht. Oder nicht? Und richtig? Richtig ist, war, richtig ist, richtig wird sein. Ja, das ist Zen. Da gibt es einen Zen-Spruch. Das Richtige muss nicht richtig sein, um richtig zu sein. Und das Falsche, was richtig sein muss, wird immer falsch sein. Ganz einfach. Da gibt es ja kein Problem dann. Jetzt verstreue ich hier solche Dinger und ihr denkt, das ist jetzt wieder irgendwas. Ist es auch. Wo ist die Säue vor die Perlen? Vor die Ferkel. Ferkel. Ja, müde bin ich, gehe nicht zur Ruhe. Schließe nicht meine beiden Äuglein zu. Lass den Vater nicht im Himmel sein. Niemand anders. Ja, man kann ja auch mal alles ein bisschen umdrehen. Ich habe nicht Unrecht Plumpsack. Heute getan. Was hast du? Ich habe nicht Unrecht heute getan. Das ist schon bei der 12. Strophe. Jetzt hast du wieder ein Problem da. Das ist so ein Tag, mal wieder. Gut. Ja, noch irgendeine lustige Bemerkung. Irgendwas brummt immer. Die Uhr. sowas gibt. Ja, ist, wenn man schon mal seine Wahrnehmung schärft, hat man dann davon. Das nennt man Vipassana-Schulung. Einmal tickt die Uhr. Die hat vorher gar nicht getickt. Auf einmal tickt die Uhr. Auf einmal ist man so wachsam, da stört einen sogar der letzte, wenn man den Arm nach hinten geht, dann gibt es so ein kleines Geräusch da unter den Achseln. Dann denkt man, heute berühre ich mich aber nicht mehr, weil das Geräusch stört mich jetzt wirklich gewaltig. Wenn ich schlafe, okay, aber wenn ich mich so im Bett umdrehe und ich bin nicht am Schlafen, diese Federn, die da gegeneinander rauschen, nein, das geht nicht. Das hat aber jetzt nichts mit Vipassana zu tun. Aber hör mal, yes. Wachsamkeit ohne Grenzen, das ist Vipassana. Jetzt hör mir aber nicht zu. Hochsensibilität ist angeboren. Das ist aber schön, dass du da lachen musst. Hast du das gehört? Hochsensibilität ist angeboren. Das ist ihr Geburtsrecht. Guck sie dir an. Da möchte ich aber nicht geboren sein. So. Was machen denn die ohne Ohren geboren werden? Auch mit Passana. Was machen die? Nee, mir fällt da jetzt echt nichts ein. Ja, warum sagst du dann was? Ja, ist da? Wenn ich hier sitzen würde, den ganzen Tag machen soll. Wer mal was? Nenn mal zurück zu den Anfängen oder was? Das ist das erste Gesicht, was du siehst von deinem Vater. Der ist irgend so ein. Den ganzen Tag vor dir und. Da soll was bei rauskommen. Ist das die hohe die Intelligenz, die dir angeboren ist? Und dann was? Rassel. Vater, lass die Augen dein nicht über meinem Bett sein. Ja, wenn du beten könntest in dem Stadium. Später dann. Das machst du jetzt lieber. Vater, lass meine Mutter in Ruhe. Bevor ich geboren bin. Das ist das 11. Gebot. Bring deinen Vater um, bevor du geboren bist. Dann hast du Ruhe. Frieden. Ein bisschen Frieden. In der Eurovision. Das furchtbarste Lied überhaupt. Boah. Von Nico. Also wenn man mich rausjagen will irgendwo, dann legt man die Platte auf. Ah, ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Eine schwache Stimme Montagabend. Ein bisschen Frieden mache ich von allein, sagt mein Mann. Wie war das? Das ist ja nicht so schlimm. Das war auf einem anderen Festival. Das war die Kotziana, oder wie hieß die? Ja, genau. Das bisschen Haushalt. Was einem alles so wieder in die Birne war. Der bisschen Haushalt war das. Ach, jetzt weiß ich sogar. Scheiße. Fand ich aber gut. Ich stimme dem bei. Das bisschen Haushalt. Ich mache es ja auch alleine. Die Kreishausfrauen beschweren sich ständig. So als Junggeselle macht man jeden Scheiß alleine. Oh Gott. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Was? Ist alles perfekt bei mir. Wenn es keiner da ist, der was dreckig macht, ist immer alles perfekt. Wenn man eine Frau hat, ist immer alles dreckig. Die zeigt einem das überall. Guck, da, da, da. Alleine kommt man da gar nicht drauf. Das nennt man ihre angeborene Übersensibilität. Heißt das, man kann der Frau gar keinen Vorwurf machen? Ja, sowieso. Was? Nicht. Doch, ich mache ihn einfach. Weil hast kann, ja keinen. Die kann das ja zurückwerfen. Das macht Spaß. Das nennt man Ehe. Komm her. Einer macht einen Vorwurf und der andere wirft ihn zurück. Ja. Bevor ich den annehme, schlage ich ihn zurück. Von dir nicht. Von jedem anderen, aber nicht von dir. Das ist ein lustiges Spiel. Ne? Was? Ehe ist ein lustiges Spiel. Wenn man nicht in ihr ist. Wenn man sie nicht hat. Ja. So wie wir, ne? Ja. Von außen ist immer alles lustig. Guck mal, die streiten sich. Die machen wir eine Werbeveranstaltung für Ehe da. Vielleicht möchte ich auch mal werfen. Mich hinwerfen, zusammenwerfen. Und dann, ja, wirft sie. Deutsche Sprache ist echt ein Verwürfnis. Das ist echt ein Verwürfnis. Die ganze Menschheit ist ein Verwürfnis. Erst wirft man mit Keulen und dann werfen die Keulen zurück. Dann muss man keulen. Arbeiten für die Keule. Ja, frag mich was. Ich mache hier den... Weißt du, was Keulen ist? Arbeit. Knochen sauber machen. Am Knochen knabbern. Keulen. Und dann Schlachter, die ganzen Knochen, das Knochenfleisch, letzte Ding, und da wird dann so eine Keulsuppe raus. Ja, ich muss euch ja was beibringen hier. Das wusstet ihr ja nicht. Das ist eins. Was du so alles weißt. Als Bauer Schlacht, das ist doch. Ich hab den Scheiß studiert, das Scheiße. Wie lange hast du das gemacht? Bis 75? 76? Lange genug. Zu lange, wenn du mich fragst. Ja. Keulen. Oder ihr werdet gekört hier. Oh, nein. Warum nicht? Macht doch Spaß. Du, die Frage, Baron Kate, bin ich bereit für mich? Frage ich mich jetzt mal. Du wirst jetzt das Wort mal, ich weiß nicht, was das ist. Hörung? Ja. Hengste werden gekört, ob sie deckreif sind. Ah. Wollen auch. Ob schon was kommt. Ja, aber ob sie auch gut genug sind. Ja, das meine ich ja. Ob sie deckreif sind, also nicht nur deckfähig, sondern auch gut genug sind, damit man da einen Nachfolger rauskommt. Dass da was bei rauskommt. Ja, dass ein Rennpferd, das dann eben die und die Fähigkeiten hat, wird dann gekört. Oder ein Bulle, der dann eben die und die Rippen hat. Ja, was ist ein Zertifikat. Nee, dann kannst du den Bullen dann zu Hause in den Stall stellen und die anderen Bauern kommen mit ihren Kühen und dann kannst du den Bullen aufnehmen. Kriegst du bezahlt. Aber heutzutage werden ja das hauptsächlich um Samenspende gemacht. Also heute kommt der Tierarzt, ja. Tierarzt, die Frage ist, ob der gekürt ist. Das ist die wesentliche Frage. Nicht, was der in seinem Beutel hat. Oder vielleicht das auch. Der bläst immer rein. Der bläst der Kuh ein. Ja, ja, ja. Das ist echt super. Das ist auch ein alter Witz, da soll der Tierarzt kommen und der Bauer muss auf den Markt und denkt und dann sagt, wenn der Tierarzt kommt, dann mach schon mal alles bereit. Dann kommt der Tierarzt in den Kuhstall und dann die Frau, ja, da ist der Hocker und da ist der Haken, wo sie ihre, deine Kleidung aufhängen können. Und da ist die Kuh. Das war eine Bauersfrau aus der Stadt. Darum sagte meine Oma immer, nimm keine aus der Stadt. Jetzt eine Kuh. Ich könnte Geschichten erzählen. Ne? Du wirst du doch immer was? Geschichten erzählen. Ja, es ist, wir sitzen hier um das Feuer. Ist dein Job. Fernsehen, Geschichten. Ich bin eigentlich Louis Trenker, der vom, genau. vom Berg ruft. Der Berg ruft. Du bist ein Bergland. Vom Mittelgebirge. Mittelgebirge. Ich habe Mittel und Wege. Mittelgebirge. Gut, noch Fragen zum Kuhstall vielleicht? Ja, wie geht jetzt die Körnung? Wie geht die? Was macht man da? Wie, was macht man da? Mit dem Ochsen oder mit dem Pferd? Oder mit der Kuh? Was macht man da? Das nennt man Christa. Was macht man da? Praktisch. Was macht man da? Da lässt man den Stammbaum sich zeigen. Gut. Christa, ich verstehe dich als wirklich nicht. Du willst das auch wissen. Nee, aber ich glaube, es ist nur ein Schriftding. Nee, an dem Schriftstück kann man doch nicht erkennen, ob der reif ist. Da wird die Leistenhöhe gemessen, da wird das Volumen und der Abstand von da und dann gibt es den Stammbaum, wo es herkommt, da gibt es dann wie einen Lineage beim Meister. So eine Meisterlinie, ob der Meister fähig ist, dem Sam, also die Dickschaft, auszuführen. Ob der Bulle richtig, also aus der richtigen Ära, also Ahnen, so ein Ahnenstamm. Da war du eigentlich gehört. Ja, vom Papaji. Das ist dann so, so eine Bestätigungs. Da gab es viele Urkunden bei Papaji. Da stand immer drauf, he crossed the river of ignorance. Hat er gemacht? Echt so richtig Schriftlese oder was? Ja, er hat das dann so vorgelesen. Glaub, bei. Einige haben ja gesagt, er hat das zu jedem gesagt praktisch so. Du warst ja nicht dabei. Du warst nicht dabei. Ich war auch nicht dabei. Dabei. Gehen wir nach Dubai. Ist in Erleuchtung ein Titel? Ja, es wird bestätigt. Das nennt man, sie wollt ja wissen, was Körung bedeutet. Körung ist, wenn ein Meister, also einer, der, wo man denkt, er hat die Kraft der Unterscheidung, also unterscheidet zwischen einem, der kann und einer nicht. Oder einer, der hat oder einer nicht hat. Dann sagt er, du hast und der hat noch mich. Du musst warten, er darf schon. Ich dachte mir, dass man da vielleicht auch eine Samenprobe entnimmt. Das machst du dann. Ich sehe schon Christa über dem Mikroskop sitzen und die Bewegung des Samens zählen. Wie viel Samen auf den Quadratkubikzentimeter und wie bewegen sich die Dinger? Wie viel Schwänze und wie agil sind sie? Das ist ihre Aufgabe. Dabei haben sie jetzt festgestellt, dass gar nicht das schnellste Samending da reinkommt. Nein, nicht das cleverste. Gerade das zufällig mal gerade in dem Moment, wo das Ei aufmacht, da ist. Die sind schon alle da drauf und die sind gar nicht die Geschwindigkeit des Fadens, sondern die Frau zieht den Samen rein mit ihrem Ding und das ist gar nicht die Geschwindigkeit des Samens gezählt. Das ist wie so ein Vakuum. Und dann ist Ding und dann kommt, nein, dann sind hunderte von die anklopfen. Und dann ist auf einem Moment, das macht dann in dem Moment auf und gerade was da in dem Moment klopft, das muss nicht das Stärkste sein. Ist nur das, was einfach nur mal gerade da ist. Das sieht man ja gerade hier, Herr Weder. Es werden nicht die Stärksten durchkommen und nicht die Schlausten. Es sind immer nur die gerade mal da sind. Wie im Leben. Man nimmt dann einfach mal gerade, was da ist. Und dann heißt es, eieiei. Was kommt denn da raus? Und dann wundert man sich, dass die Menschheit so ist, wie sie ist. Und es läuft jetzt nicht irgendwie, dass durchs Ei da irgendwas bemerkt oder sowas. Welcher ist denn mit der Liebste? Hat das Ei Augen? Oder irgend so ein... Was? Das ist so weiß, wenn es jetzt reinzieht. So. Das Ei hat keine Wahl. Hat das erste Ei eine Intelligenz? Ei hat keine Wahl. Sogar das Ei weiß nicht, wen es da reinlässt. Nee. Manchmal lässt es zwei rein und hat noch ein größeres Problem. Yeah. Manchmal drei. Manchmal sind auch zwei da, dann weiß man gar nicht, wo man hin rein soll. Das erste Problem schon, da sind zwei. Welches nehme ich jetzt? Und das für tausende von Samen. Gucken sich auf zwei und sind ganz erstarrt. Doppelter Rittberger dann. Wo stürze ich mich denn jetzt rein? Dann klopft man natürlich wieder ins Falsche an. Es ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Man hat es erwartet, aber auch da ist es nicht drin. Wohl in Indien denke ich immer, das sind alles Samenzellen, die zuerst ankommen wollen. Im Verkehr. Ja. Das ist total in mir zusammengebrochen, seitdem ich weiß, dass es gar nicht drauf ankommt. Ich muss denn das alles mal erzählen. Dann. Darum sitze ich jetzt in Bombay und muss denn erzählen, es kommt nicht aufs an, wer Erster ist. An. Das könnte den Verkehr beruhigen. Wenn das jeder Inder so mitkriegen würde. Ja, soll einfach belassen und es ist Lotterie, ob du dann reinkommst oder nicht. Und ich würde ihm auch sagen, sei froh, wenn du nicht reinkommst. Dann hast du es hinter dir. Damit kriegst du den Inder, da wette ich. Dann ist kein Karma mehr drin. Da kommt nichts mehr raus bei dir. Das ist doch das Ende, das, was du dir wünschst. Du hältst das Rad der Wiedergeburt sofort an, indem du nicht mehr ins Ei stößt. Gar nicht mehr anklopfst. Das heißt doch, wer klopft, wird, den wird geöffnet. Dumm genug. Darum seid ihr auch alle Klopfer. Ja, versuch mal zu klingeln, ob du die Klingel findest. Ist das Ei ein Fahrrad? Und wo ist die Klingel? Und du bist der Fisch. Darum ist hier immer diese Party. Fisch sucht Fahrrad. Aber der Rat ist teuer. Das Rad war teuer. Das kostet Alimente. Ich frage mir, wer ist Ali? Wie viel Geld muss der haben, ne? Doch Wahnsinn. Alle diese Frauen, die ledigen, die kriegen Alimente. Die Kinder haben. Das Leben ist schon lustig. Ne, Christa? Sie ist nicht so überzeugt. Ich glaube, sie brauchen Zeuge. Nur manchmal. Meistens geht es mir alleine ganz gut, aber manchmal fehlt mir so ein Zeuger. Mich selbst zu bezeugen, das reicht mir manchmal nicht. Ich möchte auch, dass einer mal sagt, wie ich aussehe. Der Spiegel reicht mir manchmal nicht. Ich möchte auch manchmal Schneewittchen sein mit dem Prinz. Nicht nur die Hexe, die in den Spiegel guckt. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Das ist schon, der Spiegel lügt immer, oder? Oder wie, Christa? Spiegelei. Jetzt die Zusammenfassung. Aus den emotionalen Vätern werden immer Rühreier. Russische Eier. Russische Eier in Senf. Soleier. Du bist auch so ein Solei. Solo-Ei, ja. Einsames Ei. Na gut, in dem Sinne, übrigens Spiegelei, man könnte auch mal ein Ei essen. Osterei. Häschen.